Teil 3. Wie sie sich mit der Ursprungsenergie verbinden. Kapitel 10. Meditieren für Anfänger. Du bist nie allein oder hilflos. Die Kraft, die die Sterne lenkt, lenkt auch dich. Shri Shri Anandamurti, indischer Philosoph, gesellschaftlicher Revolutionär, Autor, Komponist. Meditation, auch als Stillsitzen und an Nichtsdenken bekannt, gehört zu den Dingen, die ganz einfach, aber auch unfassbar schwierig sein können. Sie erinnert mich an diese Wettbewerbe, bei denen ein Haufen Leute rund um einen nagelneuen Wagen steht. Derjenige, der ihn zuletzt loslässt, darf ihn mit nach Hause nehmen. Der oder die Gewinnerin schafft es auf die Titelseite der Lokalzeitung. Zu sehen? Ein Foto, auf dem er oder sie siegreich und erschöpft lächelnd hinterm Steuer des eroberten Gefährts sitzt und den Daumen in Richtung Kamera reckt. Jill Bönder aus Terrytown ist die stolze Gewinnerin des Chevrolet-Wettbewerbs 2016, der am vergangenen Wochenende in Green Bay, Wisconsin stattfand. Jill schlug 68 Mitarbeiter aus dem ganzen Land, indem sie 173 Stunden und 9 Minuten lang auf dem Baumarktparkplatz stand und sich eisern an der Motorhaube des neuen Chevrolet Silverado festhielt, der dadurch in ihren Besitz überging. »Ich freue mich so, dass ich gewonnen habe«, sagte Jill. »Die Konkurrenz war stark und bei einigen dachte ich, sie lassen nie los. Doch ich habe wirklich alles gegeben.« Meditation wirkt ebenfalls trügerisch einfach. Ist das wirklich alles, was ich tun muss, um eine Verbindung zur Ursprungsenergie aufzubauen? Dasitzen und nichts tun? So leicht kann es doch gar nicht sein. Doch, ist es. Gleichzeitig, aber auch nicht. Deshalb nennt man es auch Meditationsübung. Wenn Sie nur 5 Minuten lang meditieren und dabei feststellen, welche Gedanken in Ihrem Kopf umherschwirren, ist das erhellend. Wenn Sie so sind wie die meisten Menschen, ist ein Großteil Ihrer Gedanken in etwa so kostbar und spannend wie der Streit einer Reihe Zweijähriger um eine Schnabeltasse. Eines der Ziele beim Meditieren ist es, das Geschnatter auszuschalten, damit Sie mit der Ursprungsenergie in Verbindung treten und Ihrer inneren Orientierungshilfe zuhören können. Sie haben noch keine Erfahrung mit dem Meditieren? Wir kommen gleich dazu, wie man das macht. Aber zunächst möchte ich Ihnen empfehlen, klein anzufangen und sich dann zu steigern. Versuchen Sie es erst mit 5 bis 10 Minuten Meditation am Tag. Wenn die innere Unruhe nachgelassen hat, verlängern Sie die Übung. Es gibt keine richtige oder falsche Art zu meditieren. Keine korrekte Dauer. Keine Empfindungen, die sich einstellen müssten. Keine Regeln, wie oder wo man zu sitzen hat. Wichtig ist nur, dass Sie es machen, wenn Sie sich eine Verbesserung für Ihr Leben wünschen. In dieser Hinsicht ähnelt es den Vorgaben, viel Wasser zu trinken, regelmäßig Sport zu treiben und nicht über andere zu lästern. Diese Verhaltensweisen sind nicht verpflichtend und kosten viel Überwindung. Doch wenn Sie sie sich zur Gewohnheit machen, werden sie Ihnen zum inneren Bedürfnis. Und bald werden Sie ein ganz anderes Leben führen. Wenn wir meditieren, üben wir, uns in die Zone zu begeben. Wir haben die Chance, uns mit der Ursprungsenergie zu verbinden. Und das bedeutet automatisch, im Augenblick zu leben, die Frequenz zu erhöhen, für unendlich viele Informationen und Ideen offen zu sein. Sich zu entspannen, Stress abzubauen, die Intuition und Konzentrationsfähigkeit zu stärken, besser in der Lage zu sein, die innere Stimme zu hören, von Licht und Liebe erfüllt zu sein, die Stimmung zu verbessern, darin bestärkt zu werden, sich selbst zu lieben. Zu meditieren und in der Zone zu sein, ist wie auf einem Luftstrom durch die Großartigkeit zu reiten. Hier kommen kurze und schlichte Schritte, die Sie zu verschiedenen Arten der Meditation führen. Grundlagen der Meditation. Setzen Sie sich bequem, zum Beispiel mit gekreuzten Beinen, auf den Boden oder auf einen Stuhl. die Hände auf den Knien oder im Schoß. Sitzen Sie aufrecht und entspannen Sie die gesamte Gesichtsmuskulatur, vor allem Kiefer und Stirn. Schließen Sie die Augen oder halten Sie sie offen, falls Ihnen das hilft, sich zu konzentrieren und nicht einzuschlafen. Richten Sie Ihren Blick auf einen Punkt auf dem Boden ein Stück weit vor Ihnen. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem. Achten Sie darauf, wie er in Ihren Körper hinein und wieder hinausfließt. Sie müssen auf keine besondere Art und Weise atmen. Richten Sie einfach Ihre Aufmerksamkeit darauf. Lassen Sie sanft alle Gedanken los, die Ihnen durch den Kopf gehen, und konzentrieren Sie sich aufs Atmen. Halten Sie Ihren Kopf so frei und leer wie möglich. Nun lauschen Sie auf intuitive Eingebungen. Vielleicht kommen Sie, vielleicht aber auch nicht. Tada, das ist schon alles. Optionen und Vorschläge. Erstens, stellen Sie sich einen Wecker. Ihre Gedanken sind schon Ablenkung genug. Da müssen Sie nicht noch alle 30 Sekunden auf die Uhr schauen, um zu prüfen, wie viel Zeit vergangen ist. Zweitens, zünden Sie sich eine Kerze an und platzieren Sie sie auf dem Boden vor sich. Es kann hilfreich sein, den Blick auf dem Lichtschein ruhen zu lassen, um die eigene Mitte zu finden und in die Zone zu gelangen. Drittens, stellen Sie sich einen hellen Lichtstrahl vor, der vom Himmel kommt, von oben in Ihren Kopf eintritt, Ihren gesamten Körper durchquert, ihn unten wieder verlässt und zurück zum Himmel führt, sodass ein vollständiger Kreis entsteht. So kann ich mich manchmal besser konzentrieren als mit Hilfe der allseits beliebten Atemmethode. Außerdem erfüllt es mich mit Energie und Licht. Das vermittelt mir eine stärkere Verbindung mit der Ursprungsenergie.